Das südkoreanische Regime, das durch den erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete der TEVJK vom Typ Pukguksong 2 in Angst und Schrecken geraten ist, führt immer unvernünftiger eine tollwütige Konfrontationskampagne gegen die TEVJK. In Zusammenhang damit gab der Sprecher des koreanischen Asien-Pazifik-Friedenskomitees am 1. März eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Eine Weile lang machten die südkoreanischen Beamten einen großen Lärm, als ob ein Funke der ballistischen Rakete der TEVJK auf den Hof von Blauen Haus gefallen sei. Nun reden sie grundlos, dass der Raketenstart des Nordens eine unzulässige, schwere Provokation sei und eine unverzeihliche Bedrohung der regionalen Sicherheit darstelle. So behaupten sie tagtäglich, dass man die Sanktionen und den Druck auf den Norden verstärken solle. Als die Politiker der neuen Administration von Washington völlig absurd meinten, dass die Atomfrage Nordkoreas die erstrangige Aufmerksamkeit der Welt errege und die USA dabei stärkere militärische Kraft demonstrieren würden, propagierten die südkoreanischen Marionetten wie gewartet, dass sie die gemeinsamen Militärübungen mit den USA, Key Reserve und Adler im bisher größten Umfang durchführen werden. In der Tat wurde das Raketenverfolgungsschiff der US-Marine Havod Lorenzen, das mit den Radaranlagen X-Band und S-Band ausgerüstet ist, in Richtung des südkoreanischen Hafens Busan eilig entsandt und werden verschiedene Aufklärungs- und Bewachungsmittel, die den nuklearen Präventivschlag auf den Norden zum Ziel haben, in Südkorea und den Gewässern in dessen Umgebung stationiert. So werden ungewöhnliche Bewegungen beobachtet. Alle militärischen Maßnahmen der TEVJK auf ihrem Boden, in ihrer Luft und ihren Gewässern sind die Ausübung ihres unbestreitbaren selbstverteidigenden Souveränitätsrechts, zu der die USA und deren Anhängerkräfte mit boshafter räuberischer nuklearer Drohung und Isolierungsmachenschaften die Republik gezwungen haben. Der Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Pukguksong 2 am 12. Februar kann von niemandem verleumdet werden, weil es auch auf dem Hoheitsgebiet der Republik in Sicherheit erfolgte, ohne sowohl auf die Sicherheit der benachbarten Länder und auf die internationale Seeordnung und ökologische Umwelt negativen Einfluss auszuüben. Vor kurzem starteten die USA mit der TEVJK als Zielscheibe die interkontinentale ballistische Rakete vom Typ Minuteman 3, indem sie offenbarten, dass sie die TEVJK innerhalb von 30 Minuten schlagen könnten. Zu behaupten, dass alle eigenen Sachen richtig und legitim und die von anderen falsch und illegal seien, ist eine räuberische Logik, die das Prinzip der internationalen Unparteilichkeit und Gerechtigkeit negiert und verletzt. Auch die neue Administration der USA soll sich nicht ihrem Ansehen als Supermacht unpassend um die Maßnahme eines souveränen Staates zur regelmäßigen Verstärkung der Selbstverteidigungskraft jenseits von Ozean kümmern, nicht schmackvoll handeln und eine kluge Wahl zum richtigen ersten Schritt treffen, sodass sie nicht denselben unglücklichen Fehler der vorigen Administration begeht. Solange die USA und Südkorea vor der TEVJK die angeblich jährlichen Kriegsübungen durchführen und auf ihre aggressive Ambition nicht verzichten, wird die Republik mit den Atomstreitkräften als Rückgrat ihre Selbstverteidigungskraft und die Fähigkeit zum Präventivschlag weiterhin verstärken. Das ist der unerschütterliche Standpunkt der TEVJK. Egal wer was sagt, wird sich die TEVJK um den Schutz der Souveränität des Landes und der Existenzrechte der Nation und um die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung weiterhin gerecht und verantwortungsbewusst bemühen.